F. Liebe Besucher, wir machen Sie darauf aufmerksam, dass das Museum heute nur bis 20 Uhr geöffnet ist. Wir möchten Sie bitten, sich rechtzeitig zum Ausgang zu begeben. An alle Besucher, wir schließen in 10 Minuten. Kommen Sie bitte zum Ausgang.